Na ihr habt immer noch den Feed abonniert und freut euch oder hofft bald doch wieder auf eine neue Folge vom Grauen Rat, oder? Oder vor allen Dingen von einem Nachfolgeprogramm, weil, naja, wir wollen ja nicht aufgeben, gute Dinge sollen nicht enden. Aber wie schon der Doktor sagte, Dinge müssen enden, damit etwas Neues beginnen kann. Und das kann man natürlich auch bei Podcast-Projekten sagen, gerade wenn die Serie, die sie becasten, erst einmal vorbei ist. Tja, aber ihr wisst ja, wie es ist. Man ist damit irgend so einem Projekt erstmal fertig und die Leute gehen so in alle Himmelsrichtungen. Der eine macht dies, der andere macht das. Die einen treiben sich in Amphipolis rum, die anderen in einem Hotel. Manche leben in der TARDIS und so, aber trotz alledem hat man immer das Gefühl, da fehlt noch irgendwie was. Ne? Ja, wär's nicht mal gut, wenn die Band wieder zusammenkommt. Die Band. Und dann am besten, wenn es auch nie wieder aufhört. Ja, dazu haben wir uns entschlossen, denn unser neues Projekt, was der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 als offizielles Nachfolgeprogramm jetzt auflegt, ist der Podcast vorzeitig abgesetzt. Und ja, worum geht es dabei? Es geht um Serien, die unserer Meinung nach einfach schlicht und ergreifend vorzeitig abgesetzt wurden. Das kann schon nach ein paar Folgen sein, das kann nach einer Staffel sein, vielleicht auch mal mehr, vielleicht auch mal weniger. Es gibt auch Serien, die nur 5-6 Folgen haben und trotzdem großartig gewesen sind. Und diesen Sachen wollen wir uns stellen. Immer am 1. eines Monats werdet ihr hier eine neue Folge hören. Als erste Serie becasten wir Space Above and Beyond oder Space 2063, wie wir Kids der 90er die Serie genannt haben. Das wird uns also roundabout 2 Jahre beschäftigen und danach sehen wir mal, was als nächstes ansteht. Vielleicht machen wir auch mal Serien, und bei denen wir uns aus unserer Wohlfühl-Bubble, dem Sci-Fi, so ein bisschen loslösen und mal was anderes besprechen. Wer weiß. Das Tolle an vorzeitig abgesetzt ist auch, dass dieser Podcast eigentlich nie enden kann, weil es wird nie aufhören, Serien zu geben, die vorzeitig abgesetzt sein werden. Es gibt schon genug und es wird noch ganz viele geben. Somit wird es nie zu Ende gehen. Und wenn es zu Ende geht und dieser Podcast endet, ist der dann ja auch vorzeitig abgesetzt. Also kommt doch mit uns auf eine Reise. Ihr findet alle Informationen unter vorzeitig-abgesetzt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dann, liebe Freunde. Ach ja, und den Graurat Podcast Feed natürlich weiterhin abonniert lassen. Wer weiß?